Kapitel 22. Praktische Anwendungen. Dramatisch oder erbauend. Gott gibt uns niemals eine Prophetie, sodass wir gut dastehen. Wenn wir zu Menschen prophezeien, dann müssen wir uns immer daran erinnern, dass es egal ist, ob wir gut dastehen oder nicht. Nur zwei Dinge zählen: 1. Gott muss verherrlicht werden, 2. Menschen und die Gemeinde müssen gesegnet und erbaut werden. Wir dürfen unsere Prophetie nie dramatischer machen, als Gott sie uns gibt. Es geht nie um uns. Es geht nur um Gott. Wir sind nichts als ein Kanal in den Händen unseres allmächtigen Gottes. Keine geheimen Prophetien. Wenn Gott dir eine Prophetie gibt, dann geh nicht in eine Ecke vom Raum und prophezeie dort im Privaten. So entstehen viele Probleme. Oft werden Dinge missverstanden oder falsch gehört. Prophetie sollte öffentlich gegeben werden, sodass andere sie beurteilen können. Wenn Gott dir eine Prophetie gibt, die sehr persönlich ist, dann nimm jemand zweiten zu der Person mit, der du das Wort gibst. Vermeide geheime Prophetien immer. Die Gefahr nicht verheilter Wunden. Wir alle werden im Laufe des Lebens verwundet. Die Frage ist, wie wir mit diesen Schmerzen und Wunden umgehen. Wenn wir Gott nicht erlauben, diese Wunden zu heilen, werden wir das, was wir von Gott hören, durch unseren eigenen Schmerz und unsere Erfahrungen filtern. Das kann verursachen, dass die Prophetien, die wir weitergeben, verzerrt sind. Wir müssen Gott immer vertrauen, dass er unser verwundetes Herz heilt, sodass die Prophetien rein hervorkommen. Die Wichtigkeit der Rechenschaft. Geistliche Autorität ist im Leib Christi sehr wichtig. Für alles, was wir tun, müssen wir jemandem Rechenschaft geben. Gott hat Autorität aus einem Grund gegeben, sie ist zu unserem Schutz. Ganz gleich, wie viel Erfahrung wir in der Gabe der Prophetie haben, wir sind immer rechenschaftspflichtig und müssen offen für Korrektur bleiben. Wenn wir öffentlich prophezeien, sollten wir auch bereit sein, öffentlich korrigiert zu werden. Gott ehrt Demut immer. Wie sollen wir lernen, wenn wir nicht getestet werden? Bleibe in der Übung und lerne, korrigiert zu werden. Ich bete, dass die Seiten dieses Buches helfen werden, das Volk Gottes freizusetzen, das Prophezeien in ihren Kleingruppen und bei anderen Gegebenheiten zu erlernen, sodass die Gemeinde erbaut werden kann und Gott seine Absichten auf der Erde erfüllt.